Der Landesleiter der Arbeiterpartei Mexikos, Alberto Anaya Guterres, brachte dem Marschall Kim Jong-un ein Geschenk dar. Ricardo Cantú Caruza, Leiter der Delegation der Arbeiterpartei Mexikos und Koordinator des Nationalen Koordinationskomitees dieser Partei, der zu Besuch in der DEVRK weilt, übergab am 11. Juli dem Mitglied des Politbüros und stellvertretenden Vorsitzenden der ZK der Partei der Arbeit Koreas, Ri Su-yong, das Geschenk.